Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Synchronsprecher-Interviews. Und diesmal spreche ich mit Gundi Eberhardt. Ihr kennt sie sicherlich aus einigen Rollen, wie zum Beispiel Miwako Sato aus Detective Conan, Ryoko Matoi aus Kill la Kill und noch einigen anderen. Ja, und wir schauen einfach mal, was sie so zu berichten hat. Hallo Gundi. Hallo Tom, grüß dich. Wie bist du denn eigentlich zum Synchronsprechen gekommen? Ja, also das ist schon ziemlich lange her. Und da habe ich mich einfach beworben und da war einfach, in dem Moment gab es einen Bedarf an Sprechern. Da habe ich erstmal ganz, was ihr ja schon wisst, wie das geht, also Menge Masse gemacht, also erstmal in der Gruppe. Und habe dann wirklich ganz permanent die Leute immer wieder angerufen, dass ich gerne möchte und mich halt da vorgestellt und bin immer wieder hingegangen. Und und irgendwann haben sie mich dann so der Menge Masse erstmal genommen und das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich dann richtig davon leben konnte. Und dann irgendwann bin ich zu den Rollen gekommen, habe ich mich ganz langsam hochgearbeitet sozusagen. Was war denn so die erste große Rolle? Erste große Rolle, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe einige Mangas am Anfang, die ich allerdings nicht mehr weiß, was das nun alles war. Ja, ich habe eigentlich ziemlich mit Zeichentrick so angefangen. Ich hatte dann ziemlich am Anfang schon mal eine Sprechrolle bei einem ganz schwierigen Regisseur. Und dann habe ich immer am Anfang gedacht, die nehmen das bestimmt alle nochmal auf. Das ist jetzt so schlecht gesprochen. Weil am Anfang war ich so aufgeregt, dass ich immer so ein bisschen höher gesprochen habe, als ich ihn von Natur aus spreche. Und dann dachte ich, oh Gott, das geht jetzt niemals durch. Weil ich so, kaum war die rote Lampe an, war ich aufgeregt. Das war eben das, was ziemlich lange gedauert hat, bis ich einfach die Stimme wirklich unter Kontrolle hatte. Was fällt dir denn mittlerweile leicht und was eher nicht? Was mir schwer fällt, ist, wenn die Stimmung im Atelier schlecht ist. Also wenn ein Regisseur irgendwie unheimlich schlechte Stimmung macht und so. Und solche Sachen finde ich sehr schwer. Oder halt auch, wenn man überhaupt das Gefühl hat, nicht auf der Rolle drauf zu liegen. Das finde ich total schwierig. Wenn jetzt jemand sehr viel älter ist zum Beispiel als ich. Das finde ich wahnsinnig schwer. Was mir nicht schwer fällt, ist so bestimmte Rollen, die ich auch zum Beispiel schon mal auf der Bühne gesprochen habe. Da habe ich das Gefühl, gespielt habe, da habe ich das Gefühl, da kann ich mich richtig reinfallen lassen. Diesen Typ, den kenne ich, das habe ich schon oft gemacht und da, oder ich habe, wenn ich das sofort verstehe, was das, wer da wie spielt, dass es so aus mir rausfließt, dann ist alles gut. Kommt das denn öfter vor, dass du mal fehlbesetzt wirst? Es kam schon ein paar Mal vor, dass ich einfach mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Das kam schon vor. Aber es ist natürlich wirklich komischerweise sehr selten. Meistens haben die schon richtig ein Gefühl dafür, wo man raufpasst. Kannst du dich denn mit deinen großen Rollen, sag ich mal, Jessica Biel, Kristen Davis, Michelle Monaghan identifizieren? Also der Michelle Monaghan sehe ich wirklich ein bisschen ähnlich sogar. Das sagen jedenfalls alle. Finde ich auch, ja. Wenn man die eine Rolle sehr gut, also eine immer wieder spricht, dann kennt man den richtig in- und auswendig, diesen Typen. Ich weiß schon ganz genau, wie sie atmet. Meistens weiß ich schon ungefähr, wie sie die Rolle anlegen wird. Und so, da ist schon irgendwie so eine Verbindung da. Also ich würde schon sagen, das ist natürlich, ist die nicht wie ich oder so, ne? Aber man kennt sich irgendwie sehr gut. Ich habe ja mal die Kristen Davis mal getroffen und die ist ja natürlich ein ganz anderer Typ als ich, die von Sex and the City. Die waren mal in Berlin und da haben wir uns mal getroffen. Und es war natürlich komisch, sie war mir so vertraut, sie kannte mich natürlich gar nicht, aber ich kenne sie ja in- und auswendig, weil ich sie ja so schon so lange gesprochen habe. Ja. Und so, das ist dann immer so ein bisschen merkwürdig. Bisschen komisches Gefühl bestimmt. Ja, ja. Aber sie wusste dann auch ganz genau, dass du ihre deutsche Stimme bist. Ja, sie war dann also auch sehr nett und hat dann auch gleich gesagt, ja, und hat mich überall vorgestellt, das ist meine deutsche Stimme und so, ja, war eigentlich ganz nett. Ich habe ja da alle vier von Sex and the City, die ganzen Schauspielerinnen kennengelernt. Ja. Ja, und die waren da in so einem VIP-Bereich und so und, es war schon interessant. Obwohl die Amerikaner ja gar keine richtige Synchronkultur haben. Nee, aber die wissen schon, glaube ich, irgendwie zu schätzen, dass das natürlich für die ein Riesenmarkt ist, auch Deutschland, ja, und dass sie natürlich die Synchronisation auch brauchen. Klar, irgendwie beraubt man sie ihrer Stimme und nicht jeder findet das vielleicht toll, ja. Aber sie wissen, dass das einfach bei uns gang und gäbe ist und die Filme sich einfach wesentlich besser verkaufen, wenn sie synchronisiert werden und deswegen Gehört das mit dazu? Du hast in Saw die Shawnee Smith gesprochen, Ja. als Amanda Young, als Rolle. Ja. Das stelle ich mir sehr herausfordernd und sehr schwer vor. Ja, da war ich auch ziemlich fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist natürlich echt eine fürchterlich extreme Rolle Ja. gewesen, ja. Das habe ich richtig ein paar Tage mit mir rumgeschleppt, auch diese Quälereien und so. Das glaube ich. Das ist schon krass, solche Sachen, ja. Es gibt viele Fans und ich möchte den Leuten das nicht nehmen oder so und aber ich stehe ehrlich gesagt nicht auf so brutale Sachen, weil ich weiß, dass ich es mit mir rumschleppe und die Bilder nicht vergesse und ich habe auch manchmal nicht hingeguckt, ja, konnte ich nicht hingucken und habe mich selber total erschrocken und habe gesagt, bitte warnt mich vor, was passiert. Und das ist ja das Gute beim Synchron, dass man halt wirklich nur die Ausschnitte hat und nicht das durchgängig anguckt und so. Von der Atmosphäre im Atelier war alles super und es ging auch ziemlich locker. Eigentlich die Arbeit war relativ locker. Ja, das ist wahrscheinlich nicht ohne. Würdest du dir so nicht angucken? Nee, ist überhaupt nicht mein Ding. Überhaupt nicht. Wie gesagt, ich werd die Bilder nicht mehr los. Ich träume dann davon und das belastet mich und kann es einfach nicht. Obwohl ich natürlich auch denke, es muss ja auch gut gemacht werden und es ist ja auch was Professionelles, das dann irgendwie gut hinzukriegen. Ne? Aber naja, ist nicht mein Ding. Aber du verschließt dich nicht davor, es zu synchronisieren. Ich habe auch schon Sprecher gehabt, die gesagt haben, nee, solche brutalen Sachen, die spreche ich einfach nicht. Naja, oftmals weiß man es nicht. Also man kommt ins Atelier und die sagen dann, ja, das ist die und die so und so eine Rolle und ich werde auch disponiert, das hast du ja bestimmt die anderen auch schon erzählt, dass Genau. man dann jemand hat, der seine Termine koordiniert und die spricht mir auf den AB, morgen hast du den und den und den Termin, ja, und da gehe ich dann hin. Und dann weiß ich das manchmal gar nicht, was das für ein Film ist. Also es sei denn, weiß ich nicht, ist es wirklich jetzt was Extremes, dann würde man gefragt werden, aber es gibt ja so viele Filme, die so im Zwischenbereich sind, ne, die so ein bisschen horrormäßig sind, wo dann doch auch ziemlich brutale Szenen vorkommen. Und ja, dann steht man im Atelier und wird dann in den seltensten Fällen sagen, nee, das mache ich jetzt nicht oder so, ja. Und es Würdest du gibt nicht ja, sagen? ja, es, naja, es gibt ja oftmals in vielen, vielen Filmen mittlerweile sind ja brutale Szenen dabei, ne? Also wenn das von vorne bis hinten jetzt eine Hauptrolle in so einem Film ist, dann könnte man das schon abschätzen und sagen, nee, das möchte ich nicht machen. Aber ob das nun irgendein CSI ist, wo da irgendwelche Quälszenen drin sind oder so, das kommt schon öfter mal vor, ja. Ist halt unsere ganze Fernsehwelt, das wird ja eigentlich schon immer brutaler, finde ich. Ist ja immer ein Unterschied, ob man das aus, sag ich mal, Unterhaltungszwecken wie bei Saw darstellt oder einfach aus dramaturgischen Zwecken. Ja, genau. Das ist wirklich ein Unterschied, empfinde ich auch so. Ob das jetzt innerhalb einer größeren Geschichte ist, wo das eben Genau. eine Szene ist, oder ob Und das auch jetzt zum wirklich von Beispiel vorne bis notwendig für hinten so die, durchgeht. genau, Ja, notwendig für die Charakterentwicklung als Beispiel. genau. Ja. Das ist nochmal ein Unterschied. Gibt es denn eine Rolle, die du gerne mal sprechen würdest oder was, was du dir gar nicht vorstellen kannst? Oder vielleicht auch einen bestimmten Figuren- oder Charaktertyp, den du gerne sprichst. Also ich spreche unheimlich gern Comedy eigentlich. Eigentlich macht mir Comedy, also so wie Sex in the City und solche Sachen, das macht mir unheimlich Spaß eigentlich. Und ich habe ja auch bei Desperate Housewives mitgesprochen oder solche Leute, die ein komisches Talent haben. Ja, das macht mir unheimlich Spaß. Ja, oder bei Breaking Bad habe ich ja die Marie gesprochen. Das Genau. ist ja auch eine unglaublich komische, die spreche ich auch immer wieder, irgendwie wenn die irgendwo auftaucht. Die Betsy Brand. Ja, genau, Betsy Brand. Und die finde ich sehr, sehr komisch. Die ist saukomisch, diese Frau. Das macht mir unheimlich viel Spaß. So Comedy-Sachen. Dann Nee, können wir mal auf toll. Breaking Bad eingehen. Das ist ja auch eine ziemlich große Rolle, die Mary Schrader. Ja. Bei Breaking Bad ist es ja auch so, dass die Serie jetzt nicht unbrutal ist, aber eben alles aus dramaturgischen Zwecken und alles auch wichtig, um die Charaktere zu etablieren. Und Ja, das ist eine super Serie. Und in auch ihr Charakter ist unheimlich toll gemacht. Irgendwie finde ich. Und diese Ehe und immer diese völlig schräge von ihr, ja. Also das Komische war auch, ich habe diese Serie angefangen, das war wie bei Sex in the City, Probesprechen oder so und ich dachte gar nicht, dass das jetzt so ein Kammer wird, ja. Ja. Also das war wie eine andere Serie. Man dachte doch, das ist eher bei Sex in the City habe ich überhaupt nicht so richtig verstanden, was sie da machen, so, weil ich habe nur immer meine Szenen gesehen und dachte, ach ja. Und so, aber wie das dann insgesamt so wirkt, das ist ja sowieso das Problem beim Synchron, ne? Dass wir ja oftmals den ganzen Film nicht sehen, sondern nur unsere Ausschnitte. Oder auch bei Breaking Bad hatte ich eben nur immer diese schrägen Szenen, aber wie das dann insgesamt so wirkt, wusste ich ja irgendwie nicht, ja, wie sich das dann nachher zusammensetzt. Hast du es denn dann im Nachhinein dir angeschaut? Ja, ich gucke es mir dann danach, habe ich mir dann schon auch angeguckt und habe dann erstmal gesehen, wie toll das wirkt, ja. Ja. Wie toll das überhaupt gemacht ist, ja. Das stimmt. Und auch die deutsche Synchro ist insgesamt richtig, richtig gut geworden, muss man Ja. echt sagen. Also alle Rollen sind wirklich super besetzt und Ja. Joachim Tennstedt auf Bryan Cranston zum Beispiel Ja. ist wunderbar gesprochen und macht einfach richtig Spaß, sich die Serie sowohl im Deutschen als auch im Englischen anzuschauen. Ja, also das war auch wirklich ein Highlight, so. Obwohl ich dann nachher auch wirklich Respekt hatte, als ich es gesehen habe, dann weiterzusprechen. Ach, oh Gott, jetzt das ganze Ding nicht vermasseln. Also auch so, ja. Ah, gerade zum Ende wird es ja auch so ein bisschen traurig dann, ne? Also Ja, genau. wird schon sehr dramatisch. Es ist schon sehr dramatisch, aber es ist einfach fantastisch gemacht. Es ist ja sowieso so, also ich habe jetzt auch öfter mal so Blockbuster gehabt hier, auch mit der Jessica Biel oder Michelle Monaghan, und die waren längst nicht so gut gespielt und anspruchsvoll jetzt wie hier zum Beispiel Breaking Bad, ne? Ja. Also die Serien haben mittlerweile wirklich diese Blockbuster oftmals überholt, ja, vom Niveau, ja. Merkt man auch an House of Cards auf jeden Fall sehr. Da sprichst du ja Ja. die Molly Parker als Jackie Sharp. Genau. Was hältst du denn von dieser Art von Serie? Das ist ja schon eine Polizserie, die aber so ein bisschen auf Thriller-Ebene aufbaut. Und wie findest du deine Rolle? Das ist unheimlich schwer zu synchronisieren, muss ich Schwer. ganz ehrlich sagen, ja, weil das ist, diese Frau, die macht ganz komische Sachen immer. Die ist auch total toll, aber die macht ganz komische Zögerer, redet sehr verschlungen. Ich weiß gar nicht, ob das so ihr wirklich ihr Skript ist oder ob sie das so improvisiert, weil die hat immer ewig lange Sätze, und ich habe so eine ganz merkwürdige, ätherische Art zu spielen, immer so ein bisschen an einer neurotischen Grenze, ja. Und ich habe immer riesige Takes, wo ich immer nicht ganz genau weiß, wo führt denn der Satz überhaupt hin, ja. Und dann noch mit diesen ganzen politischen Ausdrücken und so. Und die finde ich wahnsinnig schwer, diese Serie. Und ich habe jetzt noch mal eine andere Polizserie, die heißt mit dem Secretary, da spreche ich nicht sie, da spreche ich sie nicht mit, aber die ist auch so eine Polit. Und das, ich finde diese ganzen Polizserien sehr schwer. Da spricht so eine Schwarze, so die wahnsinnig schnell spricht, und die hat auch immer ganz viele Informationen und ganz viele politische Ausdrücke und so. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich habe House of Cards noch nie gesehen. Ja. Ich habe noch keine einzige Folge fertig gesehen. Ich habe immer nur die Trailer gesehen und fand es toll gemacht. Ja, du hast die Molly Parker ja auch schon in Deadwood gesprochen. Das ist eine etwas ältere Serie von HBO. Genau. Das war auch eine ganz tolle Serie, fand ich. Die Ja. fand ich ganz toll. Leider zu unbekannt. Das fand ich war eigentlich schon eine Serie, die damals, also die ist ja 2004 gestartet, schon die Qualität hatte wie die Serien heute. Ja. Also vom Schauspielerischen her und Ja. von der Kulisse her. Da war die aber auch schon so schwer zu synchronisieren. Da War war auch die ja schon ständig schwierig. irgendwie auf Morphium oder so. Ja, Und richtig. ja. Und da war die auch schon so ganz schwierig. Obwohl ich sie auch mag und ich finde es immer so, finde sie auch toll. Sie hat wirklich was. Sie ist was ganz Besonderes, diese Schauspielerin. Ja, sie hat irgendwie Aber. so was Markantes, finde ich. Ja. Wenn man sie sieht, dann. Ja, also das machen wir ja jetzt auch weiter. House of Cards geht ja noch weiter. Ja. Das ist zum Glück noch nicht vorbei. Ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viel Synchronregie gemacht, deswegen habe ich weniger gesprochen Ja. und bin ein bisschen raus aus dem Sprechen. Jetzt wollte ich aber lieber wieder gerne mehr sprechen, gerade jetzt dabei, da wieder so ein bisschen Fuß zu fassen. Mache aber zwischendurch immer mal wieder doch auch eine Regie, wenn meine alten Serien weitergehen. Und ja, versuche also beide Standbeine zu haben und mache eben halt auch ab und zu Computerspiele und so. Was ist denn für dich so der größte Unterschied zwischen realen Filmen, Serien und solchen Sachen wie Anime oder Zeichentrick? Also vom Spiel ist es eigentlich kein Unterschied. Vor allen Dingen, ja, man muss ja genauso die Rolle spielen und fühlen, wie jetzt bei einer ganz normalen, sind ja genauso Charaktere und wie Menschen. Natürlich sind Anime oftmals viel dramatischer, natürlich von der Handlung ist es sehr dramatisch, man hat kaum weniger Alltagsszenen drin. Es sind ja viel dramatische Szenen, oder wenn es komisch ist, dann ist es wirklich ein bisschen übersteigert so. Es ist Ja. praktisch immer so ein bisschen erhöht, ja, ob das im Traurigen oder im Lustigen ist. Ist das ist richtig. Aber sonst finde ich den Unterschied, es ist natürlich dadurch, dass es gezeichnet ist. Es ist manchmal blöd mit den Pausen, ja, weil dann manchmal plötzlich der Mund zugeht und dann braucht man einen sehr guten Autor, der das irgendwie so getextet hat, dass das jetzt nicht blöd mitten im Satz eine Pause dann ist, die man kaum überspielen kann, ne? Dann können wir ein paar Anime-Rollen mal ansprechen von dir. Ami und Yuki, die Wolfskinder, hast du gesprochen. Genau, Und zwar die das war Hana. das, was ich so toll fand. Das war auch sehr, sehr schön gezeichnet. Das ist jetzt bestimmt nicht, was jeder so kennt, ja. Das ist bestimmt nicht so bekannt, aber. Das ist sogar ziemlich bekannt Ja, ist ziemlich mittlerweile. bekannt. Das ist von einem sehr großen Regisseur. Ah, okay. Das ist sein dritter Film und ja, also das ist schon einer der größeren Anime-Filme, sag ich mal. Und nur für die Zuschauer, du sprichst die Hana, die Mutter zweier Wolfskinder, die Genau, sich allen genau. nur erdenklichen Herausforderungen stellen muss, um sie zu erziehen. Eine Rolle, die auch für dich eine war? Eine Herausforderung? Diese Rolle, Ja? also die lag mir unheimlich. Die lag mir unheimlich, da habe ich das Gefühl gehabt, das habe ich sofort gespürt, wie das war. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie der Film war, was ja immer ein gutes Zeichen ist, weil vieles vergisst man ja auch. Man synchronisiert ja auch bestimmt so viel. Ja, wenn man so viel synchronisiert, aber ich weiß auch noch ganz genau die Bilder, weil die Bilder so wahnsinnig schön waren. Ja. Also es ist unglaublich schön gezeichnet und auch die Handlung ist richtig herzzerreißend mit den Kindern und dieses, obwohl das eigentlich eine ganz schön verrückte Geschichte ist immer, aber es hat irgendwie einen tieferen Sinn. Das ist wie so eine Fabel oder ja, Märchen, aber es ist so realistisch trotzdem gemacht, dass man das richtig, finde ich, habe ich das ganz schön, also in sehr schöner Erinnerung, wie das dargestellt war. Und auch ihre, wie sie so alleine dann zurechtkommen muss und diese ganzen Geschichten da mit dem, wie sie da alleine wohnt mit den Kindern und so. Das ist irgendwie war das sehr herzzerreißend, fand ich jetzt, ohne dass es jetzt kitschig wurde. Der Film nimmt das Ganze einfach auch wirklich ernst, diese Ja, Situation. genau. Dann nimmt das Thema total ernst und es wird einfach ganz, ganz schön, fand ich das. Also. Allein die Frage, was macht man, wenn die Kinder krank sind? Geht man zum Tierarzt oder? Ja, genau. Also solche grundsätzlichen Geschichten, wo vielleicht andere Filme in dem Bereich gar nicht drüber nachdenken würden. Also das Ja. ist ganz, ganz interessant, diese Entwicklung zu sehen, einfach. Ja. Also ich fand es auch, fand es sehr schön, ganz schön. Ja. Also, diesen Film kann man auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kommen wir mal zu einem kompletten Kontrast. Und zu der Rolle bin ich wirklich gespannt, was du zu sagen hast. Und zwar sprichst du ja in Kill la Kill die Ryoko Matoi und darfst einigen mal ordentlich auf die Mütze geben. Wie schwierig ist es, so einen Charakter in so einer Art von Serie zu sprechen? Also ich fand, ich hätte mich selbst nicht auf diese Rolle besetzt, sage ich ganz ehrlich. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, trotzdem. Also weil sie ist ja ganz trocken. Und ich bin ja früher immer nur auf die Lieben besetzt worden, was mich auch ziemlich genervt hat irgendwie. Und irgendwann hat man mich auch mal, mir das auch mal zugetraut, dass ich immer eine böse oder auch mal eine herbere Figur machen darf. Und das ist ja bei Kill la Kill auch. Die ist ja total. Und ich habe ja mir eine weichere Stimme. Aber ich kann ja auch viel mit meiner Stimme machen. Deswegen hat mich das eigentlich, fand ich das toll, dass ich eben, ich freue mich immer, wenn ich mal einen herberen Charakter kriege. Ja. Und das ist Ja, sie ja. Sie ist ja das ziemlich trostlos. definitiv. Ja, so. Und deswegen dachte ich am Anfang, wird das passen? Ich habe das dann immer so ein bisschen, ich wollte, sie ist ja auch jünger als ich. Ich wollte, wenn ich dachte, wenn ich in meine Tiefen gehe, vielleicht wirklich dann zu alt auf die und so. Da war ich ein bisschen verunsichert. Aber ich habe es dann halt so gut gemacht, wie ich konnte. Und mir hat es Spaß gemacht. Also ich mach, wie gesagt, ich mache gerne so eine burschikoseren Typen, ja, so eine Wortkarge, die sich irgendwie nichts gefallen lässt und die irgendwie so, wie sie in der Schule da auftritt, ne? Ja. Das hat mir irgendwie das abgefahren, Ich ja, mal meine, sowas zu spielen. Ryoko ist in dem Fall nicht der einzige Charakter, der da völlig überdreht, sondern eigentlich alle. Ja. Ich weiß nicht, ob du da die anderen Ausschnitte auch gesehen hast, von deinen Also, Kollegen. nee, von den, ich habe wie gesagt, ja, das ist auch wieder mal so eine Sache, die ich nicht voll fertig gesehen habe. Aber ich Ja. habe ja da ziemlich viel gehabt. Also ich habe da Ja, schon gut, einen als Eindruck. Hauptrolle kriegt man ja fast alles mit. Genau, Also. die ganzen Verwandlungen und die Kämpfe und so. Die Kämpfe waren halt harpisch. Es war sehr viel Schreierei. Die haben Das wir uns glaube dann zum ich. Teil aufgehoben und erst am Ende der Session dann gemacht, weil es einfach zu viel Schreierei war. Ja, dachte ich, dass ich dann die anderen Sachen nicht mehr richtig rauskriege, weil die Stimme vielleicht einen Knacks bekommt. Ja. Und dann haben wir das, also die Schreiszenen und die Kampfszenen manchmal am Ende gemacht. Es gibt ja auch viele Sprecher, die sich bei Anime, wo viel gekämpft wird, vielleicht so ein bisschen zurückhalten, da nicht komplett in die Vollen gehen, was die Schreie und die ganze Kraft in der Stimme angeht. Ja, ich finde aber bloß, dass es nicht funktioniert. Also man mit einer Sprechausbildung, dann versucht man natürlich nicht auf der Stimme zu schreien, sondern eben Zweifel zu benutzen, ne? Na Und klar. das ist in der Maske, also oben erst, damit man nicht hier ah, so auf die Stimme drückt. Damit, das macht natürlich völlig die Stimme kaputt. Aber wenn man trotzdem auch mit Technik schreit, ist es natürlich so, wenn du jetzt wirklich eine Stunde durchschreist, ist es trotzdem runter, ja? Ja. Aber ich finde, dieses Ganze, wenn man das wirklich nur technisch sieht, ohne Emotionen, ich finde immer, das merkt man, ja. Das sollte eigentlich nicht sein. Also man sollte schon die Rolle, egal was es ist, halt fühlen, ja. Ich finde die Rolle so speziell. Ich weiß gar nicht, was ich dazu fragen soll, alles noch. Also, das ist ja so abgedreht, das ist. Ich find's wahnsinnig, was du da noch rausgeholt hast, alles, ganz ehrlich. Ja, es ist völlig Weil abgedreht, aber gerade das eigentlich. ist um so auch das, was mir Spaß macht. Also wenn es extrem wird irgendwie, das mir fällt, was ich sehr schwer finde, ist immer so amerikanische Schauspielerinnen, die so ein bisschen sehr amerikanisch und so ein bisschen dämlich sind und so, und dann die gar nichts spielen, wo ich nicht weiß, was sie spielen sollen. Das ist bei Anime ja nie, ja, da hat man ja immer irgendwas zu spielen, ja, das ist ja nie irgendwie was nur wo man nicht weiß, was soll denn das jetzt so. Also finde ich eigentlich, war ist eigentlich immer irgendwie klar, ja. Und dieses Lapidare oder so, das finde ich viel schwerer als irgendwelche extremen Szenen. Also wo man richtig in die Vollen gehen kann, das finde ich viel leichter eigentlich, wo man weinen kann, schreien kann, irgendwie auch ja, aus sich rausgehen, finde ich eigentlich leicht. Konntest du denn während der Synchronarbeiten auch der Handlung folgen oder bist du da so gar nicht mehr durchgestiegen? Also, das hat mir die Regisseurin auch immer wieder erzählt, was jetzt ist. Meistens erzählen die kennen ja die Handlung und erzählen dann nochmal. Ich fand es auch sehr abgefahren. Irgendwann, manchmal habe ich das dann auch wieder nicht mehr ganz folgen können oder wie der Ja. jetzt nun. Also so, ein paar Sachen habe ich dann auch nicht mehr richtig verfolgt, ja. Aber manchmal muss man das auch gar nicht unbedingt. Nee. Weißt du, geht es einfach darum, dass du jetzt in der Emotion bist und genau weißt, das und das mache ich jetzt oder das ist jetzt mein Ziel in der Szene. Und dann reicht das vielleicht schon. Ja, was davor die ganze Zeit mit anderen Leuten war, im Grunde genommen ist es ja nur interessant, was mit deiner Figur jetzt in dem Moment ist. Richtig, ja. Ja. Ich überlege gerade noch. Irgendwas muss ich dazu noch fragen. Ich finde das, weil ich war mir erst unsicher, ehrlich gesagt. Als ich dachte, Gundi auf eine, ja, sagen wir mal, wie alt ist sie ungefähr? Ja, eben, das 16? ist ja das Ding. Die ist ja eigentlich viel zu jung. Schülerin? Die ist ja irgendwie 17 oder so, Ja, oder? Ich weiß genau. es nicht. Highschool-mäßig irgendwie. Richtig. Ich hätte mich, wie gesagt, ich hätte mich auch nie auf dieser Rolle gesehen oder besetzt. Ich hätte eher gesagt, ich hätte da die Mutter machen können oder was weiß ich. Oder irgendwie eine von den Bösen. Aber ich halt drauf besetzt, dann mache ich es halt. Ja gut, aber deine serienbeste Freundin Marco wird ja von Annette Potemper gesprochen. Und sie ist ja auch jetzt nicht 17 Jahre alt. Ja. Naja, ich hatte ja mit ihr jetzt nichts zu tun. Ja. Also ich wurde immer nur alleine aufgenommen, Ach so. alleine geXT Ja. und Hast du denen die Emotionen vom Japanischen abgenommen? Dann komplett? Oder beziehungsweise dich sehr am ja. Japanischen orientiert? Ja, die japanischen Sprecher sind ja auch sehr gut. Ja, da von denen kann man ja auch alles abnehmen. Aber ist doch wahrscheinlich schwieriger, was von einem Japaner oder einer Japanerin abzunehmen, als aus dem Englischen. Naja, man versteht halt die Sprache nicht. Ja. Aber was ich schwerer finde, ist ich bei so realen Filmen, asiatischen Filmen, weil da oftmals nicht viel gespielt wird. Also, aber bei Manga wird ja immer viel gespielt. Ne? Und Ja, da ist es richtig. ja, da fand ich das eigentlich gut abzunehmen. Das ist ja Okay. natürlich durch die Kultur, weil die Leute sehr zurückhaltend sind. Und das natürlich auch im Spiel dann so ist, ist manchmal schwierig, wenn dann nur ein Ton durchgesprochen wird, was bei uns ja dann irgendwie langweilig wirken würde. Und dann müsste man irgendwie so ganz klein kleine Nuancen natürlich dann irgendwie rausarbeiten. Ich habe so das Gefühl, dass, du sagst ja, in Japan die Kultur ist sehr zurückhaltend und dass gerade in solchen Serien eben der komplette Kontrast geboten wird. Ja, genau. Was alles angeht, was auch die Zeichnungen angeht zum Beispiel. Okay, ich glaube, das war's zu Kill la Kill. Ja, okay. Dann kommen wir mal zu einer Rolle. Und zwar Miwako Sato, die sprichst du, glaube ich, ziemlich gerne. Ja. Aus Detective Conan. Sprichst du ja auch schon ziemlich lange. Ja, genau, da haben wir jetzt neulich erst wieder einen Film gemacht. Da gibt es jedes Jahr wieder einen Film. Ja, Und es genau. gibt noch wohl noch ganz viele Folgen, die nicht synchronisiert sind, habe ich jetzt erfahren. Ja, das ist Aber richtig. ich glaube, die werden wir wahrscheinlich nicht mehr machen, weil die wiederholen immer die alten. Richtig. Ja. Ja, würde ich ja gerne weitermachen, Würdest du aber gerne leider, weitermachen? ja, irgendwie werden die nicht synchronisiert. Haben die, was hältst du denn von den Arbeiten von zu dem neuen, zu dem 18. Film? Haben sie dir gefallen oder macht dir die Rolle immer noch Nee, Spaß? da hatte ich ganz wenig. Ach, ganz Also da wenig. hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Takes das waren, 20 Takes und das war jetzt nichts Rauschendes, was ich da hatte. Und ich habe ja den ganzen Film nicht gesehen, deswegen Ja. kann ich dazu nicht viel sagen. Ich finde die Rolle süß, macht mir Spaß und finde es auch ganz lustig, hier mit ihrem Typen da immer, mit ihrer Flirterei, mit diesem Schüchternen da. Takagi, Genau, finde ich auch süß und ja, ich mag das, ich freue mich immer, wenn die mich anrufen, ja, wieder ein neuer Film und so. Aber leider habe ich ja immer nicht so viel, ja, also. ich habe da noch eine Fanfrage, und zwar, ob du dir vorstellen kannst, auch so eine Kommissarin wie Miwako zu sein, oder wäre dir das zu gefährlich, riskant oder abenteuerreich? Das kann ich mir schon vorstellen. Also ich finde das toll. Also so ermitteln und so, ja, finde das schön. Also ich würde das gerne machen. Ich bin aber auch sehr zufrieden mit meinem Beruf. So ist es nicht. Ich wollte das immer machen. Ich wollte immer Sprecherin und Schauspielerin sein und ich habe das dann auch gemacht und bin sehr froh darüber. Aber Detektivin zu sein, finde ich, ist auch ein toller Beruf. Wie würdest du den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche bezeichnen? Entwicklung ist so, das haben bestimmt auch schon die Kollegen gesagt, dass es ja, also schneller können wir nicht mehr arbeiten. Es ist so, dass die Takes, wie die angewählt werden, also wie wir darauf sprechen, das kann man nicht mehr steigern. Also schneller kann man das nicht mehr machen. Das ist natürlich ein bisschen eine bedenkliche Entwicklung, ne, dass es also so schnell geworden ist. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass es nach wie vor so ist, dass Deutschland eigentlich weltweit führend ist, was die Synchronisation angeht. Also wir sind zwar im eigenen Land, werden wir ganz schön fertig gemacht. Aber was die Präzision angeht und Originaltreue und dass wir doch wirklich versuchen, auch in der Besetzung, dass das wirklich originalgetreu ist und so, da sind wir schon ziemlich gut weltweit, ja, gesehen. Und deswegen, die Gefahr ist natürlich, dass dem Auftraggeber das egal ist, ob das gut gemacht wird oder nicht. Ja, das ist natürlich immer die Gefahr. Und dass es natürlich wichtig ist, da das Niveau oben zu halten. Das ist auf jeden Fall wahr. Das haben aber bestimmt schon meine Kollegen alle schon erzählt. Du hast gesagt, im eigenen Land fertig gemacht? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, also es gibt ja dann doch immer oftmals Kritiker, die sagen, man sollte nicht synchronisieren oder die Synchronisation schlecht finden oder ja, ich lese eigentlich eher Negatives über das Synchron überall, anstatt irgendwas Positives mal, ja. Ja. Und das ist natürlich nicht besonders schön, wenn man doch versucht, das so gut wie möglich zu machen, wie wir alle, ja. Ja. Finde ich das schon manchmal ziemlich bedrückend, ja, dass das also so negativ gesehen wird von Kriegst du da vielen. denn viel von mit, was so die Öffentlichkeit über die ganzen Synchronarbeiten sagt oder im Internet oder so? Ja, also in Zeitungen liest man das manchmal im Internet oder so, dass halt die Synchronisation nicht gefällt oder so. Und wenn es mal wirklich absolut perfekt ist und wirklich wahnsinnig gut, dann wird darüber halt auch kein Wort verloren. Dass also eher Ja. dann auf den Fehlern rumgeritten wird und wenn mal was wirklich gut ist, dann, was ja wirklich sehr schwer ist, wir müssen ja wirklich das innerhalb kürzester Zeit müssen wir eine Situation erfassen, müssen einen Text auswendig lernen, müssen das lippensynchron raufsprechen, die ganzen Emotionen rüberbringen und so. Das ist dauert jahrelang, bis man das einigermaßen beherrscht. Und ja, das ist eine schwere Arbeit und das ist natürlich kein Wunder, wenn es irgendwann mal nicht ganz so perfekt ist, sei es, dass der Text irgendwie nicht ganz perfekt ist oder dass man irgendwas mal nicht ganz rüberbringt oder so, ne? Und es ist eben so, ja. Also gerade bei dem Pensum und es sollte nicht passieren, aber manchmal ist eben, ja, mal ein Fehler drin oder so, ja. Fällt dir das denn auf, wenn mal ein Dialogbuch etwas schwächer ist oder vielleicht die Ja, Regie nicht ganz klar, passt? natürlich. Es ist so, dass manchmal die Bücher sind manchmal eben nicht so besonders gut. Es ist ja auch wahnsinnig schwer. Es ist unglaublich schwer, dass das lippensynchron ist, dass das wirklich so ist, dass es zu der Rolle passt. Manche, die sind Meister darin, die machen das wahnsinnig gut. Manchmal haben die Leute keine Zeit, da sagt der Auftraggeber, der nächste Woche muss das schon im Kasten sein. Und die müssen die da innerhalb von 3 Tagen irgendwie was schnell schreiben. Da geht es natürlich an die Qualität. Ne? Das ist natürlich auch so ein Punkt. Ne? Du textest selber auch? Nee, ich texte im Moment nicht. Ich habe zwar auch schon getextet, aber ich habe sehr großen Respekt vor dem Texten und brauche auch sehr lange, wenn ich selber texte. Und ich habe immer Angst vor dem Zeitdruck, weil das Ganze kann immer wieder passieren, dass sie sagen, ja, wir müssen jetzt das vorziehen und jetzt ist doch, und dann muss man da irgendwas abgeben und dann muss man da die Nächte durchtexten. Das ist ein ganz schlimmes, das ist nämlich die Horrorvision, ja. dass man dann was abgeben muss, wo man nicht dahinter steht. Gibt es denn eine Figur oder einen Charakter, der dir so ganz besonders am Herzen liegt, den du immer wieder gerne sprichst oder den du gern gesprochen hast? Also Wir eigentlich können ist es so, das. dass ich eigentlich zu den meisten Rollen, die ich mache, immer versuche, die irgendwie in mein Herz zu schließen oder dass ich zu denen wirklich auch einen Bezug habe, sonst macht es mir keinen Spaß. Ich Ja. kann ja nicht irgendwas sprechen, was mir irgendwie egal ist oder ich so total innerlich blöd finde oder so. Ich versuche immer irgendwas zu finden, was ich an der Rolle irgendwie interessant finde oder was ich schön finde oder irgendwie, dass das für mich irgendwie eine schöne Sache letzten Endes doch ist. Besonders gerne mache ich, wie gesagt, die Betsy Brand. Ja, die macht mir im Moment eigentlich am meisten Spaß von meinen ganzen Rollen. Die Michelle Monaghan, die macht unheimlich viel. Ja, da freue ich mich natürlich, dass ich so viel mit ihr mache. Und die fällt mir sehr leicht. Ja. Anders gefragt, gibt es vielleicht einen Film oder eine Serie, die du selber vielleicht als Geheimtipp bezeichnen würdest, wo du sagen würdest, Mensch, die wäre mir so gar nicht aufgefallen oder die hätte ich mir vielleicht gar nicht angeschaut, wenn ich sie nicht synchronisiert hätte? Oder ist das schon Ja, irgendwo auf also ich Breaking mache Bad? jetzt im Moment eine neue Serie, die heißt Hand of God. Ah, Das mit ist Ron eine Perlman. ganz neue Serie, da Ja. mache ich dieselbe wie bei Desperate Housewives. Ja. Die macht da die Hauptrolle und die Ja. ist eine, also die machen wir jetzt gerade und die ist sehr gut. Das freut mich Und zu hören, weil. geht es um Glauben, der driftet dann total ab in so ein, also es wird sehr abgefahren, ja. Also es wird immer schräger auch. Der ganze Verlauf ist ein bisschen wie Breaking Bad. Ja. Und da machen wir jetzt mal gerade die ersten 10 Folgen machen wir jetzt gerade Ja. und die finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Das freut mich zu hören, weil ich meine, gelesen zu haben, dass gar nicht klar war, ob da eine deutsche Vertonung erfolgt. Ja, nee, die machen, ja genau, die machen wir jetzt. Aber das finde ich ja super. Dann kann man sich die auch dann, wenn sie demnächst im Herbst, glaube ich, soll sie rauskommen, Ja. da auch synchronisiert ist. Das finde ich sehr gut. Ja, also wir hoffen auch alle, dass es weitergeht, dass die erfolgreich ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Leute in Deutschland überhaupt Amazon TV haben, ja. Keine Ahnung. Also inwieweit die in Deutschland jetzt überhaupt geguckt wird, ne? Das wird sehr, sehr interessant sein. Ja. Wo das hinführt. Also wirklich. Das Ja. ist ja so ein Projekt gewesen von Amazon, so wie auch von Netflix, die ja auch mit House of Cards was produziert haben, was eigenes. Ja, genau. Und die probieren das jetzt auch. Und Ja, und die nehmen halt dann super Schauspieler und sehr gute Drehbücher und da wird das wirklich oftmals ganz toll, ne? ja. Was machst du denn neben dem Beruf am liebsten, Gundi? Also ich bin sehr tierlieb, ich habe 2 Katzen zu Hause, ich reite, ich lese sehr gerne, ich habe meine Theatervorstellungen, ich habe ja noch so eine Theatergruppe, mache ich so musikalisch-literarisches Theater. Da haben wir immer wieder Auftritte. Und ja, das war's eigentlich, was ich so nebenbei noch mache. Ich halt mit dem Job immer manchmal sehr schwierig, weil wir ja oftmals auch Schichtarbeit haben. Dann mal arbeiten wir mal tagsüber, mal abends und so. Und das ist schon oft vorgekommen, dass ich dann doch wieder Sachen nicht schaffe, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Deswegen mussten wir das Interview auch ein paar Mal leider Genau, verschieben. deswegen, ja. Ja. Aber schön, dass es jetzt geklappt hat. Würdest du dir wünschen, als Sprecherin vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, also so im Abspann erwähnt zu werden? Oder ist dir das nicht so wichtig? Also ehrlich gesagt, ich finde es gut für unsere Branche, wenn es erwähnt wird, weil ich finde, es ist schon eine Art von Wertschätzung, weil es ist sehr wichtig, ob, wie das synchronisiert wird. Das ist schon sehr wichtig und ich finde, es wäre für uns alle gut, wenn es erwähnt werden würde. Ich persönlich brauche nicht so viel Aufmerksamkeit. Ich weiß noch, ich habe noch mal eine Weile ein paar Sachen auch im Fernsehen gemacht und da wurde ich in der U-Bahn erkannt und so, und dann habe ich sofort gemerkt, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht unbedingt, dass ich jetzt irgendwie, dass die Leute mich erkennen oder so. Es ist zwar schön, wenn jemand sagt, ah, ich fand die Synchronisation gut oder das, ich finde es toll, was du machst, und da freue ich mich natürlich schon, ne? Aber ich brauche jetzt nicht, muss jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen. Aber wie gesagt, ich finde es gut, wenn wir im Abspann erwähnt werden. Bei einigen Serien ist es ja mittlerweile so, dass man im Vorspann sogar erwähnt wird. Ja. Bei einigen neueren Projekten. Ja, finde ich auch gut. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben, außer Sprecherin, Schauspielerin oder Kommissarin? Eine gute Frage. Also ich, ja, ich könnte mir vorstellen, einen anderen Beruf zu machen. Ich könnte mir vorstellen, irgendwas zu erforschen, so ähnlich wie Kommissarin. Irgendwas zu erforschen, ob das jetzt die Psyche des Menschen ist oder die Natur oder so, das würde mir, glaube ich, auch Spaß machen. Hat auch früher immer Biologie viel Spaß gemacht und sowas. Sowas könnte ich mir in der Richtung, könnte ich mir auch vorstellen. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf den Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal synchron zu machen? Also man braucht ein ziemliches Durchhaltevermögen für diesen Beruf. Ich würde einfach sagen, hart an die arbeiten und immer dranbleiben und durchhalten. Es ist sehr wichtig, durchzuhalten und dass man sich nicht zu schade ist, ja, sich wirklich da hart zu arbeiten. Man denkt es immer, vielleicht, wenn man das jetzt nicht macht, dass es so total locker ist und Spaß und witzig nur und so. Aber es ist zum Teil sehr anstrengend. Manchmal auch geht es an die Substanz, ne, wenn man irgendwie was irgendwie eine Rolle nicht kriegt oder ein Regisseur nicht kann oder vielleicht mal nichts zu tun hat oder so. Das ist dann, gibt es schon die ziemliche Höhen und Tiefen in diesem Job, ne? Und da würde ich einfach sagen, ja, bleib dran. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Ja, Fangemeinde. Genau, Ja, deine ich finde es Fangemeinde. toll, wie ihr euch da auskennt und ihr da so dran seid, an, auch an unserer Synchronisation und euch das da ganz genau. Und das finde ich sehr schön auch, dass ihr euch uns alle kennt, ja, die wir hier sprechen. Ich wünsche mir, dass ihr weiter da irgendwie euch da engagiert und das weiter verfolgt, was wir machen. Es heißt ja eigentlich immer, synchron ist am besten, wenn man es gar nicht bemerkt. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, wenn es wirklich so ist, dass die Leute denken, John Wayne wäre ein Deutscher oder könnte Deutsch. Ja, Ja? sowas, Also genau. wenn das so weit geht, dass man wirklich ganzes Original vergisst und denkt wirklich, dass es dann so organisch ist, das ist natürlich die ganz große Kunst. Man hat aber auch einfach Lust, sich mit den Rollen zu befassen, mit den Leuten, die dahinter stehen, mit der Serie an sich und solchen Ja. Geschichten. Deswegen danke, dass du dabei warst. Hat mir sehr Also viel Spaß ich gemacht. bedanke mich für das Ja. Interview, war sehr schön. Hast du toll gemacht, Das schöne freut Fragen mich. gestellt. Das freut mich auf jeden Fall. Ja. Ja, und ich würde sagen, dann liegt jetzt an euch, diese Ausgabe hier zu kommentieren und auch zu bewerten. Ihr könnt natürlich auch wieder Fragen stellen in den Kommentaren, die ich dann auch weiterleite an die nächsten Sprecher in den nächsten Videos. Und ja, wir sagen für diese Ausgabe Tschüss.